Da sind wir wieder bei Reducation hier auf Radio Unerhört 90.1. Weiter geht's mit einem Beitrag zu Selbstoptimierung, was sowas wie eine verlängerte Version eines Textes darstellt, der auch im neuen Freedom Newsletter erschienen ist, den ihr an den einschlägigen Orten in Marburg zurzeit beziehen könnt. Justina. Genau, hallo von mir nochmal. Was ich getan habe, ich habe das Thema Selbstoptimierung, also quasi ist es, ja, wie soll ich sagen, es hat mein Interesse geweckt, zumal das Thema irgendwie überall präsent ist. Und da dachte ich mir, dass ich mich da jetzt mal einfach auf die Suche ins Internet mache und gucke, was zu dem Thema es so zu finden gibt. Und da es ja eigentlich ein endloses Thema ist, über dass man ja seitenweise berichten kann, habe ich versucht, so die eindrucksvollsten Dinge einfach zusammenzupacken zu so einer Art Kommentar, den ich euch jetzt gerne vorstellen würde. Die Selbstoptimierung ist heutzutage ein alltägliches Phänomen. Es erstreckt sich über das ganze Leben. Alter scheint dabei keine Rolle zu spielen, ganz nach dem Motto von der Wiege bis zur Bahre. Das Ziel ist immer, das Humankapital zu steigern, für den Markt verwertbar zu sein. Und je früher wir anfangen, uns Skills und Kompetenzen anzueignen, umso besser für die spätere Karriere und gar die eigene Existenz. Als würden wir ja ohne die Selbstoptimierung ja nicht existieren können. Vor diesem Hintergrund wundert es kaum, dass es inzwischen Lernsoftware sogar für Säuglinge gibt, wie zum Beispiel das sogenannte Jiggles Computer Funtime for Baby. Dabei handelt es sich um ein Programm, das auf dem Rechner der Eltern installiert wird. Das Baby kann dann nach Herzenslust die Tasten drücken und bekommt ein, Zitat, wonderful fun and educational on-screen Feedback, bei dem es dann ganz nebenbei Farben, Buchstaben und je nach Menüauswahl vieles mehr lernt, wie das Werbevideo der Firma verspricht. Ein anderes Lernprogramm mit dem wohlklingenden Namen Brainy Baby ermöglicht es dem Säugling, das Wissen direkt vom Fernsehbildschirm abzuholen. Ist das nicht ein Traum? Das Baby lernt aufmerksam und die Eltern haben ihre Ruhe. Auch Kindergärten mit zusätzlichem Fremdsprachenunterricht zielen in dieselbe Richtung. Der Erfolg stellt sich aber nur ein, wenn dazugehörige Hausaufgaben erledigt werden, die dann wären Vorlesen von englischsprachigen Büchern, CDs hören und so weiter. Auch gibt es Zeichensprache für Babys, damit das Kind ihnen mitteilen kann, dass es vielleicht gestern einen interessanten Baum mit Blättern gesehen hat oder ähnliches. Auf der Uni geht es dann weiter. In Marburg zum Beispiel wird ein Einzelcoaching für Studierende angeboten, das, Zitat, eine äußerst effektive Möglichkeit bietet, sich mit Aspekten der eigenen Persönlichkeit, des eigenen Denkens, Fühlens, Handelns und Arbeitens zu beschäftigen, die wir als problematisch empfinden. Und dies alles in klar umrissener Zeitspanne mit klarem Fokus auf eine Lösung, Zitat Ende. Es geht also darum, problematisches Handeln, Denken und sogar Fühlen zu beseitigen, also sämtliche Schwächen auszumerzen. Klingt etwas gruselig, wie ich finde. Veranstaltet wird dieses Coaching von EcoSkills, was für Economic and Business Soft Skills steht. Zitat, EcoSkills bietet Studierenden und Promovierenden aller Fachbereiche ein studienbegleitendes, berufsfeldfokussiertes Angebot an Weiterbildungen zum Erwerb, wer hätte es gedacht, zusätzlicher Qualifikationen für den Arbeitsmarkt an. Heißt es auf der Homepage des Zentrums für Schlüsselqualifikation des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Universität Marburg. Das Projekt wurde von der Professorin Evelyn Korn am Fachbereich ins Leben gerufen und soll Studierenden helfen, ihre Ziellosigkeit und Unentschlossenheit bezogen auf ihre Zukunft zu überwinden. Zudem können nicht alle von ihnen, also diesen Studierenden dieses Fachbereichs, erfolgreiche InvestmentbankerInnen, ManagerInnen oder UnternehmensberaterInnen werden. Ein Coaching kann allerdings das richtige Mittel sein, um sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und so ist das Projekt keinesfalls, Zitat, eine Förderung ausschließlich für die schwachen Studierenden. Auch die besten 10% eines Jahrgangs können eine Strukturhilfe gut gebrauchen, Zitat Ende. Und wenn nun das Angebot in Anspruch nimmt, wird freundlich zur Kasse gebeten. Schließlich wird das Coaching von erfahrenen PrivatunternehmerInnen und TrainerInnen durchgeführt und somit sehr zielführend, da besonders auf die Ansprüche des Arbeitsmarktes zugeschnitten. Das nennt sich dann wohl Praxisbezug in der Lehre. Dieses auf der Universitäts-Homepage beworbene Schnäppchen ist bereits für 55 € pro Stunde zu haben, also schlag zu! Auch Stiftungen bieten ihren Stipendiatinnen Kurse bzw. Coachings an, in denen sie lernen können, sich selbst und ihre Zeit besser zu managen. Dort werden einem dann diverse Tools an die Hand gegeben, mit denen einem erfolgreichen Selbstmanagement nichts mehr im Wege stehen soll. Jahrespläne, Aufgabenpriorisierung, strenge Zeitvorgaben für sämtliche über den Tag verteilte Vorhaben, inklusive Zeitpuffer selbstverständlich und Selbstbelohnungssysteme sind nur einige der dort zu erlernenden Hilfsmittel. Die Zauberformel lautet Effizienz und Effektivität. Scheitern ist in diesem Programm nicht vorgesehen. Und wenn doch, war dein Selbstmanagement nicht effektiv und du selbst nicht diszipliniert genug. Selbst optimieren kann Mensch sich aber auch beim Essen. Das verspricht zumindest die Vitallinie in der Unimensa am Erlenring. Zitat: Mensa Vital ist eine neu entwickelte und geschützte Menülinie in den Studentenwerken, die gemeinsam von Ökotrophologen und Köchen unter ernährungsphysiologischen Gesichtspunkten erarbeitet wurde. Zitat Ende, heißt es in der Beschreibung. Dreimal pro Woche dürfen Studierende eine besonders gesunde und ernährungsphysiologisch berechnete Mahlzeit zu sich nehmen, bei der eine Portion, Zitat, genau dem Energiebedarf einer Mittagsmahlzeit für einen Erwachsenen mit sitzender Tätigkeit entspricht, Zitat Ende, und maximal 750 Kalorien beträgt. Und wozu das Ganze? Nun, damit wir alle fit im Job werden. Zumindest kommt der Gedanke auf, wenn Mensch sich den Aufsteller im Ausgabebereich in der Mensa genauer anschaut. Dort zu sehen sind nämlich an der Startlinie zum Loslaufen bereite junge und nach Erfolg strebende Menschen in Businessbekleidung. Na dann mal guten Appetit. Und damit wir das erstmal verdauen, würde ich vorschlagen, dass wir eine kurze Musikpause einlegen und dann weitermachen. Wenn ich das alles höre, dann denke ich nur, und genau da gehen unsere Wege auseinander. So heißt auch der nächste Song von ZSK. Da sind wir wieder bei Reducation und weiter geht's mit Selbstoptimierung und Justina. Wie sieht es denn eigentlich außerhalb der Uni mit Selbstoptimierung aus? Auch Krankenkassen schließen sich dem Trend an und experimentieren mit sogenannten Gesundheits-Apps. Zum Beispiel mit der HealthScore-App der Deutschen Telekom und des Schweizer Unternehmens Quantic. Damit werden Blutdruckwerte, Ernährungsverhalten, Stresssituationen, Schlafphasen und Fitnessaktivitäten aufgezeichnet. Aus all den Werten dann wird mit der App dann der sogenannte Health Score bewertet oder ausgezählt und danach unsere Fitness anhand einer selbst errechneten Formel quasi festgelegt. So hört es sich dann an, wenn eine solche App beworben wird, in dem Fall, den wir gleich hören werden, durch die Firma Johnson & Johnson. Johnson & Johnson introduces the Digital Health Scorecard, a free app for Windows 8 that can help you understand your current state of health and future risk for developing chronic disease. The Digital Health Scorecard asks 7 simple questions about your health measures and habits. It then delivers your overall health score, a single number that gives you a sense of where you stand and what you can do to lessen your long-term risk for developing chronic diseases, such as diabetes, cancer, and heart disease. Click Find Your Score to begin. Entering your age and gender helps the app calculate your score. As you can see, the application is optimized for easy use on touchscreens, but it works just as well if you use a traditional computer with mouse and keyboard. Dass dann hohe Scores von Krankenkassen mit Prämien belohnt werden, ist eine logische Folge. Was aber passiert mit Menschen, die niedrige Scores haben? Was passiert mit den gespeicherten Daten? Wer verfügt über diese eigentlich? Und was bedeutet das für jeden und jede Einzelne von uns? Bisher funktionieren diese Gesundheits-Apps auf freiwilliger Basis, da aber Krankheit im kapitalistischen Kontext Mangel an Leistungsfähigkeit nun mehr als individuelles Versagen oder Folge von Willensschwäche gilt, könnte es bald zu Ordnungswidrigkeit werden, müßig auf dem Sofa zu sitzen. So kommentiert zumindest die Jungle World den Trend zur Selbstoptimierung in einer ihrer Ausgaben Anfang dieses Jahres. Eine ähnliche Erscheinung sind in diesem Kontext die sogenannte Quantified Self, eine aus den USA stammende Bewegung bzw. Community. Die dort, also auf einer Online-Plattform versammelten Menschen, haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen Schritt weiter zu gehen und freiwillig die eigenen Körperfunktionen mit Hilfe von technischen Geräten optimieren zu wollen. Dazu hören wir jetzt einen kurzen Beitrag. Alles wird in Zahlen gefasst, wenn Christian Klein-Eidam Buch führt über sich und seinen Körper. Jeden Morgen nach dem Aufstehen wiegt sich der Bioinformatik-Student. Er fotografiert sich von allen Seiten, misst seine Lungenfunktion, bewertet auf einer Skala, wie feucht sein Mund ist und macht einen Intelligenztest auf seinem Handy. Die Daten visualisiert er am Computer. Christian will sich selbst besser kennenlernen und genau wissen, wie Körper und Geist auf Umwelteinflüsse reagieren. Wenn ich beispielsweise meine Ernährung verändere, dann will ich wissen, ob es meinem Körper deshalb besser geht. Und ich will nicht darauf angewiesen sein, irgendwie nur ein Bauchgefühl zu haben, sondern eben, ich will, dass ich wirklich weiß, ob es mir was bringt. Okay. Und warum machen die Menschen das? Das erzählt uns jetzt ein Anhänger dieser Bewegung in einem zweiten kurzen Beitrag. Kleinen Moment. Andreas Stadler hat ein Gerät entwickelt, mit dem er permanent seine Hirnströme messen will. Die Motivation der Selbstvermessung entsteht bei mir aus dem Wunsch der Selbstoptimierung. Durch die Erkenntnis des Selbst kann ich das optimale Selbst mitgestalten. Wie wir gehört haben, geht es also darum, das eigene optimale Selbst zu gestalten. Diese Bewegung ist noch recht neu, findet aber immer mehr AnhängerInnen hierzulande. Dabei hatte Zwang, erfolgreich sein zu müssen, auch eine hässliche Kehrseite. Denn Scheitern unter den Erwartungen zusammenzubrechen, gar krank werden, gilt als selbstverschuldet. Und niemand ist davon verschont. Das Studieren, ein bequemes und angenehmes Leben führen, denn sie haben ja so viel Freizeit, geht längst nicht mehr. Auch sie können immer öfter die Anforderungen des Studiums, der Erwerbsarbeit und auch des ehrenamtlichen Engagements nicht mehr bewältigen. Denn ein Studium allein reicht schon lange nicht mehr. Auslandsaufenthalte, Praktika, Sprachkurse, all das steigert den Mehrwert. Und so verkommt das Studium oft zu einer Checkliste für berufsfördernde Skills. Gleichzeitig bedeutet die Verbindlichkeit des Bachelor- oder Masterstudiums, in dem jede Prüfungsleistung des ersten Semesters bereits für die Abschlussnote zählt, für viele einen Leistungsdruck, der sich mit ihren eigenen hohen Leistungsansprüchen verbindet. Der ständig wachsende Druck, der mit dem Bologna-Prozess seinen Anfang nahm, führt bei Studierenden immer häufiger zu psychischen Erkrankungen. Bundesweit kann bei Studierenden ein steigender Bedarf nach psychologischer Beratung beobachtet werden. Aus einer Studie des Instituts für Hochschulforschung, kurz HIS, im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums geht hervor, dass 5% der Studierenden verschreibungspflichtige Medikamente, Schmerzmittel, Beruhigungsmittel, sogenannte Psychostimulantien oder Aufputschmittel mit dem Ziel einnehmen, Nervosität zu bekämpfen oder ihre Leistung zu steigern. Das Ganze nennt man auch Hirndoping. Weitere 5% nehmen zu diesem Zwecke weiche Mittel wie Vitaminpräparate, pflanzliche Substanzen, Koffein oder ähnliches ein. Auch homöopathische Präparate zählen die Autoren hierzu. Dass Selbstoptimierung in Unternehmen längst dazu gehört, scheint vor dem Hintergrund des ständigen Wettbewerbs nicht überraschend. Mit welchen Methoden dies geschieht und was das für die Angestellten bedeutet, zeigt der Dokumentarfilm Work Hard, Play Hard von Carmen Losmann aus dem Jahr 2011. Indem sie sich mit dem Thema Human Resource Management kritisch auseinandersetzt. Dazu hier ein kurzer Beitrag des Norddeutschen Rundfunks. Der Erfolg einer Firma hängt von der Leistung der Mitarbeiter ab. Verständlich, dass also immer mehr Firmen auf die Idee kommen, alles aus den Angestellten rauszuholen. Optimale Auslastung, optimale Leistung. Human Resource Management, grob übersetzt Rohstoff-Mensch-Optimierung, heißt das dann. Die Suche nach der idealen Arbeitskraft. Flexibel, effizient und immer einsatzbereit. Keine Zukunftsvision, sondern gang und gäbe, wie jetzt ein Dokumentarfilm zeigt. Work hard, play hard. Beeindruckend und gruselig. Barbara Block. So sieht sie aus, die schöne neue Arbeitswelt. Cool, schick, loungig. Denn wer sich wohlfühlt in seiner Firma, der arbeitet auch mehr und länger. Und die Chefs feuern die Belegschaft zu Höchstleistungen an. Bitte alle für jedes Team hier ein sehr erfolgreiches Jahr. Und wir gemeinsam, wir sind Unilever. Go for it. Und so klingen die Parolen der neuen Arbeitswelt. Wenn dann die Ressource Mensch weniger wert, dann muss man sich auch um die kümmern, die man dann gerne haben wollte, also die richtigen Menschen. Wir werden in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn wir nicht internationalisieren, vernünftig. Ich habe persönlich eine Vision. Insofern, nach vorne. Diesen kulturellen Wandel wirklich nachhaltig in die DNA jedes einzelnen Mitarbeiters bei uns entsprechend zu verpflanzen. Ein Jahr lang hat sich Regisseurin Carmen Lußmann mit Human Resource Management auseinandergesetzt. Der preisgekrönte Dokumentarfilm Work Hard, Play Hard zeigt, wie der Change, der Wandel, die deutschen Unternehmen und die Ressource Mensch verändern soll. Was ich in dem Film bemerkt habe oder beobachtet habe, ist schon eine Arbeit, die produktiver werden soll, die sich entgrenzt, die nicht mehr so eine klare Grenze hat von ich fange morgens um 9 an und kann dann auch an irgendeinem Punkt nach Hause gehen, sondern die Arbeit kommt ja immer mit, ne? Auch durch die technologische Möglichkeit von Laptop und Handy und Smartphone und so weiter. Das heißt, diese Grenzen der Arbeit lösen sich tatsächlich auf, meiner Meinung nach. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dadurch auch eine Überforderung des Individuums einhergeht. Nichts wird dem Zufall überlassen. Coffee Points sollen die Kommunikation beflügeln und die wiederum das Geschäft. Eigene feste Büros sind out. Hoteling heißt das auf Neudeutsch. Ich muss mir einen Arbeitsplatz buchen, wenn ich arbeite, und kann dabei auswählen zwischen 7 Arbeitsplatztypen, die wir entwickelt haben. Nämlich je nach Art der Arbeit, was der Mitarbeiter tun möchte, kann er zwischen einem sogenannten einfachen Touchdown, wo er sagt, ich möchte ganz schnell ein paar E-Mails kontrollieren, ein paar Antworten schreiben, bis hin zu einem geschlossenen Arbeitsraum, einen sogenannten Enclosed Office buchen. Was wir sehen, ist keine Zukunftsvision, sondern... Das hat uns hoffentlich und euch einen kurzen Eindruck darüber vermittelt, was dieser Film uns sagen möchte. Wir haben ihn noch nicht geguckt, aber wir werden uns auf die Suche nach dem Film machen und ihn hoffentlich auch besorgen. Wer weiß, vielleicht... Einspruch, ich schon. Du schon, du hast ihn gesehen. Ja, ich muss aber ehrlich sagen, also es ist echt ein interessanter Einblick in die sozusagen heutige Geschäftswelt und was so unseren lieben Kommilitoninnen und Kommilitonen, die BWL studieren, noch bevorstehen wird. Ich glaube nicht nur denen. Wollen wir es nicht hoffen. Aber ja, zu Selbstoptimierung, zumindest wie er mich als Studi betrifft, oder wie sie mich als Studi betrifft, habe ich da ehrlich gesagt nicht so viel mitnehmen können. Aber nichtsdestotrotz ist es sozusagen ein Dokument des Zeitgeistes, was es sich lohnt anzuschauen. Was ja auf jeden Fall in dem Beitrag dann noch später erwähnt wird, ist, dass per Software werden psychologische Profile der Mitarbeitenden dann erstellt, die dann eben die Angestellten nach Low-Performern und High-Performern unterteilen, damit man auch immer weiß oder eben die Unternehmensführung immer weiß, wo sich die jeweiligen Angestellten quasi in ihrem Output befinden. Und um dann eben rechtzeitig eingreifen zu können. Also gruselig ist das Ganze. Es gibt auch Outdoor-Aktivitäten, die dann vorgenommen werden. Das dann aber auch sind Teambuilding-Maßnahmen. Aber es geht dann auch darum, dass die Leistungsfähigkeit sich dann auch steigert. Und das haben wir jetzt zwar nicht gesehen in dem Beitrag, aber das Video kann dann eben ganz leicht im Internet gefunden werden auf NDR. Und wie dieses Büro von, in dem Fall ist es die Firma Unilever, wie das dann aussieht, das ist mehr oder weniger, es ist eine riesengroße Halle, alles schick, alles modern und neu. Und es gibt auch einen Coffee Point, wo dann die Angestellten sich treffen können, um dann eben in einer, ja, in einer Pausensituation, aber eigentlich dann auch nicht mehr, denn in dieser Pausensituation sollen sie dann neue kreative Ideen entwickeln fürs Unternehmen und so weiter. Also es ist, hört sich gruselig an. Die Regisseurin guckt aber mit einem sehr kritischen Auge auf diesen Film und ich habe zumindest große Lust, ihn zu sehen. Aber warum ist eigentlich diese Selbstoptimierung in meinen Augen eine bedenkliche Entwicklung? Sei es durch Selbsthilferatgeber, Coachings, Aufputschmittel, Gesundheits-Apps, aber auch sowas Schlichtes und Banales wie Fitness und Diäten. Ich finde, dass Beunruhigende daran ist, mit welcher Selbstverständlichkeit diese ganzen Angebote daherkommen. Ihre Anzahl in Verbindung mit ihrer unhinterfragten Selbstverständlichkeit verleitet viele Menschen dazu zu glauben, sie müssen diese Coachings und Kurse mitmachen, um überhaupt dazuzugehören und mitzuhalten. Die Angst, von der Norm abzuweichen und womöglich dem Vorwurf ausgesetzt zu sein, Sozialkassen zu belasten oder eben auf Sozialhilfen angewiesen zu sein, sind hierbei, so denke ich, wesentliche Antriebsfedern. Die Forderung nach Selbstoptimierung stellt eine Belastung dar, definitiv. Denn wirtschaftlicher Erfolg und Gesundheit sind faktisch nicht in gleichem Maße für jede und jeden erreichbar, wie es zum Beispiel die Glücksratgeber vermitteln. Dies kann für Menschen frustrierend sein und auch zu Selbsttäuschung führen. Schwächen werden heute kaum zugelassen, stattdessen werden sie umgewertet in Indikatoren dafür, wo man sich dann doch noch weiter optimieren kann. Es ist toll, wenn es gelingt, seine Fehler und Stärken umzuwandeln. Gleichzeitig zeigt diese Forderung aber, dass man heute eigentlich keine Schwächen mehr haben darf. Was also tun in einer Gesellschaft, in der, Zitat, wohl nie zuvor eine so große Zahl von Menschen das Streben nach Erhöhung des eigenen Marktwertes als Ideal internalisiert hat? Zitat Ende. In einer Gesellschaft also, in der die Zumutungen des Kapitalismus nicht nur hingenommen werden, sondern freudig bejaht und ihre erfolgreiche Bewältigung zum persönlichen Anliegen wird. Und ich hoffe, dass wir hier kurz in der Runde vielleicht uns diese Frage stellen können und eventuell Antworten darauf haben. Was meint ihr? Mitmachen oder durchfallen? Also ich finde, die Alternativen sind relativ schroff. Entweder der Mensch oder das Individuum tut alles, um da irgendwie diese Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen und optimalen Marktwert zu erzielen, was dann aber im Zweifel nicht für ein optimales Gehalt reicht oder für eine optimale Arbeitsstelle. Also Gehalt muss ja nicht der einzige Grund sein, eine Arbeitsstelle zu haben, sondern vielleicht auch wäre eine Arbeitsstelle, die nur 2/3 des Tages einnimmt und nicht den ganzen, auch erstrebenswert. Ja, aber die da, um überhaupt da in der Konkurrenzsituation bestehen zu können. Was ich so erschreckend finde, ist eben, wie ich schon erwähnt hatte, dass dieses Phänomen im Grunde genommen sämtliche Lebensbereiche in Anspruch nimmt und auch sich über das ganze Leben eigentlich erstreckt. Das heißt, wie die Beispiele auch gezeigt haben, es fängt ja schon bei den Babys an, und das Problematische daran ist ja, dass die Mütter das machen in dem Glauben, dass sie ihren Kindern quasi das Beste mitgeben auf dem Weg für ihre zukünftige Karriere, möchte ich fast nicht sagen. Also es geht eigentlich darum, dass diese Mütter dann glauben, ohne diese Skills, die sie dann schon ihren Babys vermitteln, es gibt ja auch schon pränatale Programme, dass also diese Vorstellung, dass man Kindern auch schon im Mutterleib dann bestimmte Dinge vorspielt, dass sie dann auch bestimmte Fähigkeiten daraufhin entwickeln können. Auch das ist, glaube ich, so ein Symptom für dieses Selbstoptimieren. Und es wird oft gar nicht hinterfragt. Und was ich auch so tragisch finde, auch für im Studium, also das Studium in meinen Augen verkommt dann eben immer mehr zu so einem, ich versuche links und rechts Fähigkeiten einzusammeln, die mich dann auf meinem Weg in den Beruf möglichst weit nach vorne bringen. Und dann geht es nicht mehr so viel um die Erfahrung oder selbst dieses ins Ausland gehen, um sich zu erproben. Auch das wird heutzutage schon als ein Wettbewerbsvorteil gesehen. Denn das sind ja dann Menschen, die sich bewiesen haben. Genau, die haben sich bewiesen, die haben etwas erlebt, sie sind selbstständig gewesen. Und also allem, was wir heute erleben, wird immer so, alles unterliegt halt diesem Diktat, dass es dann verwertbar sein muss für die Zukunft. Und ich persönlich spüre das auch. Also dieses, auch die Anforderungen zu bewältigen, also Studium, ehrenamtliches Engagement. Also ich finde das persönlich sehr belastend und fällt mir nicht immer leicht, damit umzugehen. Ja, aber also, glaube ich, nicht nur, also dieser starke Prüfungscharakter und also die Verwertung von Menschen, also ist ja ein Phänomen, das schon lange in so einer kapitalistisch geprägten Gesellschaft kritisiert wird, aber was, glaube ich, in gewisser Weise relativ neu ist, also für mein Lebensalter ist es nicht neu, aber in den letzten 30, 40 Jahren vielleicht, also das ist halt sehr stark auch so um diese selbst Ausbeutung und die Selbstoptimierung und die Eigenständigkeit geht. Und dass solche Dinge wie so eine Selbsterfahrung ins Ausland zu gehen, also sage ich mal in den 60er Jahren, wo eigentlich klar war, Schule, Ausbildung und dann bleibe ich in dem Job so. Mein Vater, der macht seit 27 Jahren denselben Beruf und diese Möglichkeit gibt es ja in meiner Generation, glaube ich, nicht. Also ich glaube, von der Vorstellung müssen wir uns alle verabschieden. Und das wurde dann auch zu Recht in der 68er-Bewegung und im Anschluss kritisiert, dass man in so eine Schablone gepresst wird und dass da kein Freiraum drin ist. Und diesen Freiraum, also zu wählen, welche Stärken man in sich selbst ausbilden möchte, haben wir. Aber wir haben nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, dass ich keine Lust habe. Also, versteht ihr, was ich sagen wollte? Ja. Also wir können nicht anders, als ständig zu versuchen, unsere Stärken immer deutlicher herauszuarbeiten, die herauszufinden. Und ich finde, das ist sogar, es wirkt bedrückend, dass wir das müssen. Auf der einen Seite heißt das, wir haben alle Möglichkeiten der Welt, wir können werden, was wir möchten, was sowieso ja das ist eine Farce, das stimmt nicht. Wir können nicht alles werden, was wir wollen. Und trotzdem wird gleichzeitig von uns verlangt, dass wir also auch im Studium, gleich erstes Semester fängst du an, hast noch nicht mal eine Zeit, dich zu orientieren, sondern musst sofort gucken, dass du Scheine machst, dass du Klausuren schreibst, dass du Referate hältst und Noten kriegst und so eine Vorbereitungszeit, so ein Hineinwachsen, sich erstmal orientieren, gucken, wo möchte ich denn eigentlich hin. Schon das ist nicht mehr gegeben und wenn du dann nach ein paar Semestern merkst, dieses Studienfach ist nichts für mich gewesen, wirst du auch sanktioniert. Zum Beispiel, indem das BAföG dir gestrichen wird, wenn du dich nicht innerhalb der ersten beiden Semester umentschieden hast und solche Sachen. Also, ja. Ich denke. Ich glaube, also wir können jetzt bestimmt sehr lange noch philosophieren, aber ich glaube, können wir vielleicht so ein halbes Lied hören, weil wir ein bisschen die Programmstruktur umstellen müssen und dann machen wir weiter oder so? So könnte das gehen. Aber immer mal ein Lied, was perfekt zum Thema passt und ein schöner Kommentar zum eben Gesagten.